Mit dem Tod seines Sohnes endet in diesem Video für den Vater auch seine eigene Heldenreise. Für eine Kontrollgruppe stellten Zack und Barazza ein Video zusammen, in dem Vater und Sohn einen Tag im Zoo verbringen. Ben hat eine Glatze von der Chemotherapie, der Krebs und das Sterben werden also visuell erzählt, aber nicht explizit adressiert. Hier wird allerdings keine Geschichte gesponnen, es gibt keine Entwicklung des Vaters, keinen inneren Konflikt, keine Spannung, keine Heldenreise. Dieses Video diente zum Vergleich, um zu messen, was neurologisch passiert, wenn die Probanden einen nicht-narrativen Clip gezeigt bekommen. Vor und nach der Sichtung der Videos wurde beiden Gruppen Blut abgenommen. Nur im Falle des Videos mit dem Erzählbogen rund um den Vater war bei allen Teilnehmerinnen ein Anstieg von Cortisol und Oxytocin zu verzeichnen, der mit einer Zunahme an Empathie für Ben und seinen Vater einherging. Dieses erhöhte Mitgefühl motivierte die Probanden darüber hinaus, einem Fremden, der ebenfalls Teil des Experiments war, Geld anzubieten. Die Forscher wollten nämlich erheben, ob sich die Oxytocin-Ausschüttung auch in konkrete Handlungen übersetzt. Und tatsächlich wurden die Teilnehmerinnen sozialer. Heldenreisen scheinen also wie eine Superdroge auf unsere Gehirne zu wirken. Sie versetzen uns in Spannung und emotionale Aktivität, machen uns empathischer und kooperativer. Fehlt nur noch das befreiende Gefühl, das man empfindet, wenn man beispielsweise beim Schauen einer Komödie herzhaft und ehrlich loslacht. Was genau dabei der Auslöser sein kann, ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wie bei so vielen Dingen scheiden sich auch beim Humor die Geister. Manch einer schmeißt sich weg, wenn er Sacha Baron Cohen als Borat in der gleichnamigen Filmreihe fast nackt im neonfarbenen Monokini durch eine Hotellobby rennen sieht. Andere amüsieren sich eher, wenn in das Leben des Brian von 1979 am Ende der Song »Always look on the bright side of life« von einem am Kreuze gebundenen Männerchor gepfiffen wird, oder wenn Lieutenant Frank Drebin in »Die nackte Kanone« von 1988 Michael Gorbatschow das Muttermal von der Glatze scheuern will. Es ist dieser Tsunami an Endorphinen, der idealerweise aufbraust, wenn etwas unseren Lachnerv trifft.